The Doctor Offer. Herzlich willkommen zu einem neuen Torfer Podcast. Dieses Mal im Angebot The Light Between Oceans und Don't Breathe. The Light Between Oceans. Light Between Oceans ist der neue Film von dem Regisseur Derek Cianfrance. Ich habe extra gegoogelt, wie man diesen Namen ausspricht. So in etwa spricht er selbst seinen Namen aus. Das klingt ein bisschen komisch, auch wenn man den Namen liest, aber Derek Cianfrance müsste das sein. Ein Regisseur, den ich seit einigen Jahren verfolge und auch gerne gucke, was er so macht, denn er hat einige sehr gute Filme gemacht, die ich auch alle in meiner Sammlung habe, und es wären die beiden Filme Blue Valentine und The Place Beyond the Pines. Und deswegen war das einfach für mich der Hauptgrund zu sagen, ich gucke auf jeden Fall an, was er der als nächstes macht. Völlig egal, ob das mich jetzt anspricht oder nicht. Also Derek Cianfrance ist einer dieser Regisseure, die mich so sehr interessieren, dass ich da auf jeden Fall neugierig bin, wenn was Neues rauskommt. Und in dem Fall, ja, ist es zum ersten Mal eine Buchvorlage, die er verfilmt. Er hat selbst das Drehbuch geschrieben und eben Regie geführt. Man kann über den Plot etwas wenig erzählen, finde ich, wenn man nicht spoilern will. Also ich würde auch empfehlen, wenn euch der Film in irgendeiner Form nach dieser Kritik anspricht, guckt euch den Trailer nicht an, denn der Trailer verrät locker die erste komplette Stunde des Films, verrät der Trailer. Und das ist halt ein bisschen schade. Ich glaube, dass dieser Film mehr Wucht hat, wenn man gar nicht weiß, worum es geht. Also ich sage euch schon das Nötige, was man wissen muss. Aber wenn man gar nicht wirklich abseits des Genres und des Stils nicht weiß, was es ist, ist es wahrscheinlich ein Film, der deutlich stärker natürlich reinhaut, wie die meisten Filme. Aber bei dem ist es mir besonders aufgefallen, dass eben der Trailer wirklich eine ganze Stunde vorwegnimmt. So viel man zur Grundstory eigentlich nur sagen kann, ist, es gibt ein Pärchen, das sind Michael Fassbender in dem Fall und Alicia Vikander, falls der zweite Name jetzt nicht so präsent ist. Die Dame hat jetzt relativ viel an Status gewonnen in Hollywood durch ihre Oscar-würdige Darbietung in The Danish Girl. Und den Film habe ich lustigerweise nicht gesehen, aber ich hatte sie davor in Ex Machina gesehen, einer meiner Lieblingsfilme letztes Jahr. Also wer sich erinnert, letztes Jahr konnte ich mich nicht entscheiden zwischen Steve Jobs und Ex Machina. Und diese beiden Filme waren meine Lieblingsfilme letztes Jahr. Und wer hat wohl in beiden Filmen mitgespielt? Michael Fassbender und Alicia Vikander. Und diese beiden kommen jetzt lustigerweise zusammen in The Light Between Oceans. Michael Fassbender spielt einen Mann, der eindeutig irgendwie aus dem Ersten Weltkrieg nach Hause gekommen ist. Also der Film fängt 1918 an, so zur Info. Und ja, er hat eindeutig irgendwie da Schreckliches erlebt und möchte sich deswegen eigentlich auch wahrscheinlich ein bisschen zurückziehen und nimmt deswegen den Posten an eines Leuchtturmwärters. Zumindest vorübergehend soll er diesen Posten antreten. Und eben ohne da jetzt, also so viel kann man vorwegnehmen, das ist einfach der Grundplot dieses Films, auch wenn das nicht innerhalb der ersten 3 Minuten passiert. Aber Alicia Vikander spielt seine Frau, die Liebe seines Lebens, kann man so sagen. Und die beiden leben eben dann auf einer relativ abgeschiedenen Insel, völlig alleine. Da ist nichts außer dieser Leuchtturm. Und dort leben die beiden und versuchen sich ein schönes Familienleben aufzubauen. Und es ist aber definitiv ein Drama, dieser Film. Es ist kein fröhlicher, lustiger, lockerer Film, sondern es ist ein Drama in jeder Form, wie es die Oscars erwarten. Also das ist auch so der erste Film, wo ich jetzt sage, da geht die Oscars-Season los. Jetzt kommen wirklich peu à peu jede Woche neue Filme, die alle so ein bisschen darauf abzielen, vielleicht ein paar Filmpreise zu gewinnen. Und insofern ist der Film, hatte ich jetzt keine großen Erwartungen, muss ich sagen. Also der Regisseur war das, was mich reingezogen hat. Aber rein von dem Grundplot, was ich wusste, und ich hatte den Trailer leider gesehen, hatte ich jetzt nicht die größten Erwartungen. Ich muss sogar zugeben, es sah ein bisschen nach Oscar-Bait aus. Und manchmal lasse ich diese Filme gerade dann aus, wenn ich das Gefühl habe, sie zielen nur darauf ab, hier eine bestimmte Zielgruppe, eine Academy zu befriedigen, damit man dann nominiert wird für irgendwelche Preise. Und ein bisschen geht der Film in die Richtung, aber eben, der Regisseur und die Besetzung vor allem auch, das waren halt die zwei Faktoren, wo ich gesagt habe, dem gebe ich auf jeden Fall trotzdem eine Chance. Jedenfalls, ist das so die Grundstory? Mehr kann ich eigentlich zur Grundstory nicht sagen, abgesehen davon, dass es definitiv ein Drama ist und man sich darauf einstellen muss, dass dieser Film immer wieder noch trauriger und dramatischer wird. Also das habe ich auch selten, oder das ist selten nicht. Man sieht es nicht so oft, dass ein Film mehr als einen dramatischen Twist hat. Die meisten Filme haben so einen dramatischen Moment, ein dramatisches Ereignis in ihrer Handlung und daraus resultiert dann der Rest des Films. Dadurch verändern sich alle Figuren, die in dem Film relevant sind. Bei dem Film ist es definitiv nicht so. Also da gibt es wirklich einen dramatischen Punkt und dann gibt es noch einen dramatischen Punkt und dann gibt es noch einen dramatischen Punkt und dann gibt es noch einen dramatischen Punkt. Also der Film dreht sich da viermal um sich selbst, bis er sich entschieden hat, jetzt sind genug schlimme Dinge passiert und genug traurige Dinge, jetzt lassen wir das mal wirken. Das ist manchmal auch ein bisschen zu viel. Wie gesagt, es ist eine Buchvorlage, ich habe die nicht gelesen, vielleicht ist es im Buch auch exakt so, kann gut sein. Aber eben hätte es für mich gar nicht gebraucht. Also ich finde, der Film hatte genug emotionales Gewicht und genug traurige Momente. Da hätten zwei Ereignisse gereicht, aber es passieren vier, gefühlt. Und auf jeden Fall kann man sagen, Schauspieler natürlich super. Der Film sieht auch gut aus. Also Derek Cianfrance enttäuscht da auch nicht. Die Locations, die dieser Film hat, sind eigentlich sehr begrenzt. Er spielt hauptsächlich auf dieser Insel und ein bisschen auf dem Festland. Trotzdem holt man hier das Möglichste raus und schöne Aufnahmen holt man hier raus. Auch man merkt ganz klar, dass hier klare künstlerische Struktur vorherrscht, welche Farben man im Film verwendet. Also es sind vornehmlich wirklich Töne von Schwarz ins Blau und dann ins Beige hinein und eben ein bisschen Rot vielleicht durch Sonnenuntergänge, aber ansonsten eigentlich nichts. Also das ist eine klare Farbstruktur, die hier auch vorherrscht und der Kameramann hat hier auch gute Arbeit geleistet. Und eben der Film sieht auch gut aus, absolut. Und eben die Schauspieler hatte ich schon erwähnt, die sind gut. Und da gibt es aber so ein kleines, ja, einen kleinen lustigen ja, Dreh dabei bei der Sache, denn bin absoluter Michael Fassbender-Fan. Also, wer mich kennt und weiß, dass das, also Michael Fassbender ist mein Man-Crush, kann man sagen. Also, was auch immer dieser Mann macht, ich gucke es mir eigentlich in der Regel immer an. Ich finde, das ist einer der besten Schauspieler seiner Generation, die aktuell so sehr aktiv sind, wenn man das mal so sagen kann. Vor allem, weil er ganz verschiedene Sachen macht. Also, eben Michael Fassbender allein in dem Jahr jetzt schon. Ist noch gar nicht lange her, dass ich die Kritik zu X-Men gemacht habe, auch wenn ich den Film nicht besonders gut fand, aber allein schon, dass er diese Bandbreite hat und sagt, und auch das bewusst macht und macht mal einen ganz leichten, lockeren Comicbuchfilm und dann macht er The Light Between Oceans und dann wechselt er wieder zurück und wird Ende des Jahres in Assassin's Creed einer Videospielverfilmung zu sehen sein. Unabhängig davon, wie gut dieser Film ist, ist einfach dieser Wechsel, den dieser Mann hin und her hinlegt, einfach super und das finde ich. Macht mir halt immer Laune auf einen Schauspieler, wenn ich sehe, dass der wirklich ganz verschiedene Sachen anpackt. Und da ist er auch wirklich schon sehr stark in seiner Klasse. Also ich muss echt überlegen, welche männlichen Schauspieler sonst das so konsequent und so krass machen wie er, dass er da so richtig rabiat hin und her wechselt. Also auch ein DiCaprio wechselt viel hin und her, aber er ist schon in der Regel zwischen immer der Held oder sowas oder er ist schon immer eine sympathische Figur und Michael Fassbender traut sich absolut auch daran, Figuren zu spielen, die nicht immer eindeutig so die positiven Figuren sind. Also wenn man an Shame denkt, er ist da zwar die Hauptfigur, aber er ist definitiv nicht unbedingt eine sympathische Figur oder sowas. Also, und auch bei The Light Between Oceans ist er jetzt nicht von Anfang an ein sehr nahbarer Mensch oder sowas. Also er ist eher sehr kühl, er ist zurückhaltend, das ist nicht eine Figur, mit der wir automatisch mitfiebern. Und das spielt er auch sehr gut, also er bringt sehr gut durch die wenigen Dialoge, die er zu seiner Vergangenheit hat, bringt er trotzdem sehr gut rüber, dass seine Figur eine Vergangenheit hat und dass die nicht so angenehm für ihn war. Und auch Alicia Vikander ist für sich genommen eine gute Darbietung in diesem Film. Absolut. Also ist eine gute Schauspielerin, kann man nicht sagen. Und hatte auch so ihre starken Momente in diesem Film. Auch dieses, ja, anfangs Abenteuerlustige fast schon, mit ihm diese Reise anzutreten. Und dann aber auch wieder diese Vorstellungen, die ihre Figur hat von dem Leben, das sie führen möchte oder auch gesellschaftlich vielleicht muss. All diese Zwänge hat sie auch eigentlich gut mit rübergebracht, ohne das auszusprechen. Das Lustige für mich ist, was ich dann im Nachhinein festgestellt habe, zumindest sagt das IMDb Trivia, Michael Fassbender und Alicia Vikander haben sich dort kennengelernt und daten seitdem, oder weiß nicht, ob das aktuell noch ist, aber ich glaube sogar schon. Und völlig in Ordnung. Ist in der Regel oft so bei Filmen, dass Schauspieler sich da sehr nahe kommen, vor allem wenn sie ein Liebespaar spielen. Das Witzige ist, für mich persönlich war die Chemie zwischen den beiden nicht so gut. Also ich habe das erst im Nachhinein rausgefunden und habe mir einfach während dem Film schon gedacht. Also natürlich liegt es auch ein bisschen daran, wie viel Platz der Film dafür einräumt, diese Beziehung zwischen diesen beiden Figuren ja keimen zu lassen und auch wie gut die Szenen sind, in denen man das aufzeigt. Aber an sich fand ich einfach, dass hier nicht das romantischste oder das innigste Liebespaar dargestellt wurde. Ob das Absicht war oder nicht, also Michael Fassbender spielt ganz bewusst einen eher ruhigen und etwas zurückhaltenden Typen. Das wird auch in dem Film klar thematisiert und anerkannt. Aber irgendwie sollte sie für mich gefühlt ja der Punkt sein, wo er wieder aufblühen kann, wo er das Leben wieder mag und genießen kann. Und in gewisser Weise zeigen sie das natürlich oberflächlich gesehen. Aber die Chemie zwischen diesen beiden Schauspielern in diesem Film war für mich schon was Aufgesetztes. Also ich für mich persönlich habe jetzt nicht gemerkt, oh, da blüht es aber richtig und da geht's richtig, da springt der Funke richtig über. Kann ich auch nicht so richtig festnageln, woran das lag, aber gefühlt war da für mich einfach nicht das da, was ich sonst bei gerade so einem Film halt als gegeben setzen muss oder als ganz wichtigen Punkt auch in der Geschichte. Wenn es der Hauptpunkt einer Geschichte ein Liebespaar ist oder eine Beziehung zweier Personen, dann ist diese Zweierbeziehung natürlich elementar wichtig, dass sie gut dargestellt wird und dass es auch gut rüberkommt. Dafür können die Schauspieler auch manchmal nichts, also manchmal eben funkt es einfach nicht oder passt einfach nicht ganz zusammen. Das kann auch am Casting liegen, dass man hier einfach vielleicht nicht die idealen zwei Schauspieler zusammengesteckt hat. Alicia Vikander wollte, soweit ich weiß, auch unbedingt mit Michael Fassbender arbeiten, weil sie seine Arbeit sehr schätzt und sehr mag. Also die hat sich gefühlt auch ein bisschen in diesen Film eingeladen, hat der Regisseur gesagt. Alles völlig legitim und in Ordnung. Am Schluss hat es für mich irgendwo nicht so ganz gepasst. Aber das ist jetzt so der größte Kritikpunkt, den ich an dem Film habe. Und eben, dass er vielleicht ein bisschen zu viele Twists für meinen Geschmack hat. Ansonsten den Rest müsste ich jetzt eigentlich in einem Spoiler-Abschnitt besprechen, weil der Film sehr, sehr viele Twists hat und ich das schon auch ansprechen möchte in aller Kürze. Aber hier klares Spoiler-Warning. Also wenn ihr Light Between Oceans in irgendeiner Form jetzt interessant findet, guckt ihn euch an. Es ist ein gut gemachter Film. Derek Stenfrance ist ein Regisseur, den man sich merken muss. Es gibt so ein paar neue Regisseure oder die jetzt sehr im Kommen sind, die man sich merken sollte. Das ist auf jeden Fall einer meiner Favoriten. Neben Denis Villeneuve oder wie er auch nochmal heißt, der werte Herr, immer diese mit den schweren Namen, das ist echt zum Kotzen. Aber der Regisseur auch von Sicario, der auch später in diesem Jahr Arrival in die deutschen Kinos bringt. Das sind so diese Regisseure, die bei mir momentan ganz oben auf der Liste sind, wo ich sage, das sind neue Namen, frische Namen, von denen hat man noch nicht so viel Mainstream-Kino gesehen. Die sind auch im Mainstream noch nicht angekommen. Und machen aber sehr interessante Filme und sehr gute Filme. Und eben, man merkt bei Derek Stenfrance auf jeden Fall, dass ihn, ja, auf jeden Fall in seinen letzten Filmen sehr die familiären Beziehungen von Personen interessieren, dass das ein Thema ist, was er sehr gern erforscht. Und auch das tut er auch hier. Und auch das tut er hier sehr kompetent und sehr effektiv. Und es ist schon auch emotional. Aber ab hier jetzt wirklich Spoiler-Warning. Guckt euch den Film an, wenn euch das angesprochen hat. Wenn nicht, dann natürlich nicht. Ja, zu den Spoilern von The Light Between Oceans, um den Film einfach mal ein bisschen in die Tiefe zu analysieren. Es ist in gewisser Weise schon ein Oscar-Bait-Film, also die Grundvoraussetzung des Films und die Grundkonstellation der Figuren, das kennt man alles irgendwie. Liebespaar, das unter tragischen Umständen seine Liebe beweisen muss. Wie stark ist die Liebe zwischen diesen beiden? Und in dem Film ist es auch nichts, was völlig Neues. Dass die beiden das sich daran beweisen müssen oder daran vielleicht auch ein bisschen zerbrechen, dass sie gerne Kinder haben möchten und leider eben nicht erfolgreich ein Kind zur Welt bringen können zusammen. Sie verliert ja bei zwei Kinder innerhalb des Films. Und dann, und das ist halt der eigentlich entscheidende erste Twist dieses Films, und den habe ich extra vorab nicht erwähnt, dass sie ja dann dieses Baby finden in einem angespülten Ruderboot. Und ich finde es gut, wenn man das vorher nicht weiß, weil wenn man da, also ich hatte mir überlegt, hätte ich das nicht gewusst. Das wurde im Trailer alles schon gespoilert. Sogar noch mehr im Trailer. Und da, also der Punkt, wo der Trailer aufhört zu spoilern, ist eine Stunde in den Film. Da haben wir das Kind schon, sind sie schon am Großziehen und haben den inneren Konflikt eigentlich schon überwunden, dass er das eigentlich melden müsste, dass er dieses Kind gefunden hat, es aber für sie nicht tut, damit sie glücklich ist und sie auch zusammen wieder glücklich sein können. Und dann letzten Endes auf dem Festland trifft er ja auf Rachel Weisz, auch eine tolle Schauspielerin, was ich auch super finde, wenn man manchmal gar nicht weiß, was für populäre Schauspieler oder gute Schauspieler in solchen Filmen drin sind, wenn sie auch erst spät in der Handlung auftauchen. Und sie ist halt die eigentliche Mutter dieses Kindes und sie weiß nicht, dass ihr Kind noch am Leben ist, aber Michael Fassbender kann damit ja nicht leben, das so stehen zu lassen und möchte das eigentlich richtig stellen. Und bis dahin spoilert der Film komplett. Also der Trailer lässt wirklich nur die letzte halbe Stunde oder so im Unklaren. Man muss zugeben, es gibt dann wirklich noch mal ein, zwei Drehmomente in diesem Film, in der Handlung, die ich auch nicht kommen habe sehen. Also eben, dass er eingesperrt wird und all das. Ist auf jeden Fall noch was, was nicht gespoilert wurde vorab. Aber trotzdem, es ist wie so ein klassischer Trailer, wo ich mich frage, also, das ist natürlich schwer. Man kann da hier einen schweren Trailer bauen, ohne ein bisschen was vorwegzunehmen. Aber es hätte gereicht, wenn man das nimmt, dass das Kind angespült wird und sie dieses Kind großziehen und dieses Geheimnis miteinander bewahren. Ein Kind großzuziehen, das nicht ihr eigenes ist, ihr leibliches. Das hätte völlig gereicht, um genug Ansatz für den Zuschauer zu geben, was hier der dramatische Punkt ist. Und ja, das ist ein bisschen schade, dass die Trailer da immer so spoilern. Das hat mich ein bisschen geärgert, als ich da drin saß, weil ich halt einfach wusste, bis zu welchem Punkt wir definitiv kommen werden. Ansonsten eben gute Schauspieler. Und eben, was ich vorher angesprochen habe, ganz knapp, ist der Regisseur. Und daran hab ich, darüber habe ich am meisten nachgedacht nach dem Film. Es sind eindeutig die Thematiken, die Derek Cianfrance interessieren hier. Eben diese Familienära, das hat er ja in Place Beyond the Pines sehr stark angesprochen und da hat er das am meisten ausgelebt. Diese Frage nach, ja, was macht Familie aus? Was verbindet uns Menschen auch über Zeit und Raum hinweg? Inwiefern hat das alles einen Sinn und ein Schicksal und wo ist der Anfang eines Lebens? Wo ist das Ende, wo führt uns das am Ende alles hin? Diese ganze Zeitspanne scheint ihn zu interessieren und das auch in aller Knappheit in so einem Film darstellen zu wollen. Und Place Beyond the Pines ist natürlich dahingehend absolutes Meisterwerk, meiner Meinung nach. Also es ist ganz, ganz toll und sehr, sehr emotional gelungen. Und Light Between Oceans wirkt deswegen ein bisschen wie ein Nachgedanke, also ein bisschen wie ein Epilog. So ein paar restliche Gedanken, die er noch zu dieser ganzen Thematik hatte. Trotzdem natürlich ein guter Film, es ist kompetent gemacht, es ist ein guter Schauspieler. Und ich finde aber interessant, wie man dann die Entwicklung von so einem Regisseur spürt und merkt, dass ihn hier auf jeden Fall eine bestimmte Thematik interessiert. Auch bei Blue Valentine schon. Also wenn man Blue Valentine anguckt, da geht es ja los, dass er schon eine Familie und eigentlich ein Ehepaar als Ausgangspunkt nimmt und sich dafür interessiert, wie komplex und kompliziert solche Beziehungen sein können und dass Menschen nicht miteinander und nicht ohne einander leben können, manchmal, aber eben auf eine sehr feinsinnige Art und Weise, auf eine sehr verletzliche Art und Weise da auch rangeht und das natürlich auch nur mit diesen guten Schauspielern so toll wirkt. Und eben Place Beyond the Pines war ein klarer Fortschritt in diese Richtung. Und er hat da ganz klar gesagt, okay, dieses Thema kann man deutlich weiter erforschen. Und das tut er dann auch auf eine andere Art und Weise, aber man merkt ganz klar die Verbundenheit der beiden Filme. Und deswegen habe ich ihm gesagt, Light Between Oceans fällt da ein bisschen flach, weil eben er diese komplexe emotionale Situation nicht mehr ganz so stark erforscht. Entschuldigung. Und das ist ein bisschen schade, dass es da nicht so ganz gelingt. Eben, es ist eine Vorlage, muss man sagen. Also vielleicht ist es auch im Buch einfach nicht, ist dem nicht mehr Raum gegeben oder wahrscheinlich sogar eher schon. Also Bücher können da einfach komplexer beschreiben, was wirklich vor sich geht in den Menschen. In dem Film gelingt es nicht so ganz. Obwohl er mir nicht zu kurz vorkommt, definitiv nicht, aber vielleicht war die Gewichtung etwas falsch. Also irgendwie hätte ich den Anfang sogar eher abgekürzt und hätte dieses Paar noch schneller zusammenkommen lassen. Oder hätte sogar die Vorgeschichte ganz weggelassen und hätte den Film begonnen mit einem Ehepaar, das frisch verheiratet ist. Und dann eben mir mehr Zeit darauf verwendet, diese Beziehung unter diesen beiden Hauptfiguren noch stärker rauszuarbeiten. Damit auch umso stärker schmerzt ja alles, was hinterher kommt in diesem Film und was passiert. Und diese schwierigen Entscheidungen, die die Hauptdarsteller zum Teil treffen müssen. Und das alles sind ja Entscheidungen, die sie zum Teil wirklich ganz klar gegen ihren Partner treffen müssen. Und das ist der komplexe Punkt dieses Films und der emotional effektivste und stärkste Punkt. Und der ist definitiv da. Also es war ein trauriger Film, es waren emotionale Momente da. Das sind immer wieder Schläge in die Magengrube geführt worden, definitiv. Aber im Gesamten ist er jetzt nicht so effektiv wie die vorherigen Werke von Derek Cianfrance. Aber unterm Strich natürlich ein guter Film von Oscar-Darbietungen. Sie sind beide sehr gut. Ob das jetzt reicht, um nominiert zu werden, ist gibt noch einen Haufen Filme, die vor den Oscars kommen, wo ich natürlich schon noch viel Potenzial sehe, dass jemand anders eher eine Nominierung bekommt. Aber natürlich ist es ein Anwärter immer potenziell für Academy Awards, weil eben die ganze Grundthematik, das ganze Setting, die Aufmachung des Films ist sehr klassisch und hat da auf jeden Fall Chancen. Don't breathe. Kommen wir zum zweiten Film heute. Das war ein Kontrastprogramm, was ich mir da gestern im Kino gegeben habe. Ich habe mir zuerst The Light Between Oceans angeguckt und dann Don't Breathe. War eine gute Entscheidung, das in der Reihenfolge zu machen, denn Don't Breathe ist ein Horrorfilm. Ich habe Gutes von dem Film gehört. Generell dieses Jahr sollen einige gute Horrorfilme gelaufen sein schon. Davon habe ich nur Don't Breathe bisher gesehen. The Conjuring 2 hat mich nicht angesprochen, weil, naja, Fortsetzung. Bin ich nicht so ein Fan von, wenn das nicht sein muss. Oder ich hatte auch nicht das Gefühl, dass hier eine Story weitergeführt wird, eine konkrete. Dementsprechend fiel es mir leicht, den auszulassen. Der andere Horrorfilm, der noch sehr gelobt wurde, war Lights Out. Der hätte mich auch noch angesprochen, aber das hat sich einfach bis jetzt nicht ergeben, den zu gucken. Aber umso mehr war es mir jetzt ein Bedürfnis, zumindest Don't Breathe zu gucken. Und da fand ich auch selber einfach, da hatte ich den Trailer gesehen und dachte mir, das spricht mich an, das ist einfach was Originelles, das ist was Kreatives. Es geht in aller Kürze, für alle, die den Trailer nicht kennen und nicht gesehen haben, geht es um drei Jugendliche, ja, kann man so sagen. Ich weiß nicht, wie alt die genau sein sollen, die drei. Auf jeden Fall sind sie nicht sehr alt, so ja, 25 vielleicht in die Richtung. Und die drei sind hobbymäßig Einbrecher, also sie machen das definitiv nicht auf eine sehr professionelle Art und Weise, muss man sagen. Die einzige Möglichkeit, wie sie da überhaupt reingeraten, ist, dass eben einer es sind zwei Jungs und ein Mädchen, und einer der Jungs, dem sein Vater arbeitet bei einer Security-Firma, die Häuser überwacht, und der klaut einfach die Schlüssel vom Vater, und dadurch bekommen sie sehr leicht Zugang zu diesen Häusern und faken dann im Nachhinein erst den Einbruch, dass sie irgendwie anders in das Haus reingekommen sind. Die Jugendlichen sind auch eigentlich ursprünglich gar nicht so dumm, denn sie sind sich sehr bewusst darüber, was sie dürfen und was nicht. Also es wird von Anfang an klar thematisiert, dass zumindest einer von ihnen ganz genau weiß, wie viel darf ich klauen, um das und das Strafmaß im Nachhinein zu bekommen. Ich darf keine Waffe dabei haben, weil bewaffneter Raubüberfall oder bewaffneter Einbruch ist automatisch deutlich schlimmer. Man macht automatisch dadurch rechtlich die Möglichkeit offen, dass die Leute, die dort wohnen, wenn sie einen erwischen würden, erschießen dürfen, wenn man selbst eine Waffe dabei hat. Und so, also man etabliert in dem Film sehr früh und ganz am Anfang gleich, dass diese Jungs und das Mädel eigentlich nicht doof sind. Nach wenigen Minuten merkt man, dass der eine der Jungs doch relativ doof ist. Der soll einfach nur so der Douche-Bro sein, den es halt so gibt in solchen Filmen. Und ja, auf jeden Fall ist der Plot des Films, dass diese drei einen weiteren Coup planen. Sie bekommen den Tipp, dass es ein Haus gibt in einer sehr verlassenen Gegend, wo niemand mehr wohnt. Viele sind dort weggezogen. Und da wohnt eigentlich nur noch ein einziger Mann in einem letzten bewohnten Haus. Und dieser Mann ist blind. Und es ist ein Veteran aus einem Krieg, aus dem Irakkrieg. Und tragische Geschichte einfach. Also Veteran aus dem Irakkrieg, hat also eh schon genug gesehen. Dann die Tochter wurde überfahren mit dem Auto oder so. Und daraus hat er aber scheinbar in einem Vergleich oder so vor Gericht Geld zugesprochen bekommen, und das lagert er jetzt. Und eben aus diesem Krieg heraus kam er erblindet durch einen Granatsplitter, und er lebt da jetzt völlig allein und verlassen. Und dementsprechend eine bemitleidenswerte Figur auf jeden Fall. Und bei dem brechen sie ein, um eben dieses Geld zu holen, das scheinbar aus diesem Unfall, aus diesem tragischen Unfall seiner Tochter, zusammengekommen ist, und das möchten diese drei Leute klauen. Und der Film ist auch am Anfang wirklich eben, er geht eigentlich recht intelligent vor, der Film. Also gerade wenn man sagt, das ist eine simple Story, sehr einfach, keine komplexen Handlungen, auch keine komplexen Figuren in dem Sinne, also ein bisschen Background-Story bekommt das Mädchen der drei, das ist auch eindeutig die Hauptfigur. Die möchte das Geld einfach haben, um aus dieser Gegend zu entfliehen und mit ihrer kleinen Schwester ein neues Leben woanders zu beginnen. Ist auch keine komplett neue Geschichte oder so, aber es reicht einem, um diese Figuren nachzuvollziehen, um zu sagen, sie sind nicht komplett unsympathisch jetzt in dem, was sie tun, sondern zumindest versteht man, haben sie irgendeinen Ansatz. Es ist nicht einfach nur Klauen des Klauens wegen, sondern eben um ein besseres Leben zu haben. Also man versucht sie auch ein bisschen sympathisch darzustellen. Aber man hat ganz klar von Anfang an deutlich mehr Mitleid, oder zumindest ist der Sympathisant in dieser Geschichte auf jeden Fall der blinde Mann, der da ausgeraubt wird. Und letzten Endes schaffen sie es ja ins Haus, und dann merken sie aber, dass dieser blinde Mann nicht so hilflos ist, wie er scheint. Er ist blind, das ist keine Verarsche oder so, aber dadurch, dass er ja auch Soldat war, ist er definitiv relativ fit und weiß, mit sich anzufangen und weiß, sich zu verteidigen. Und dadurch entsteht ein sehr spannender Film eigentlich ursprünglich, auch ein sehr kniffliger, weil man halt auch im Drehbuch sieht, dass man ja eigentlich begrenzt nur Möglichkeiten hat, was man mit diesem blinden Mann machen kann. Wie kann der sich wehren, ohne dass es lächerlich wird? Und man macht das aber eigentlich sehr geschickt, so die erste Hälfte, würde ich sagen. Weiß man sehr geschickt, was man tun kann. Also der blinde Mann hat noch einen Hund, und dieser Hund ist so ein bisschen der Joker, wenn das Drehbuch zu knapp wird und man nicht mehr weiß, wie es weitergeht. Aber am Anfang ist das völlig in Ordnung. Man nutzt diesen Hund ein, zwei Mal. War völlig akzeptabel für einen Horrorfilm. Aber Hinten raus dann nicht mehr ganz so. Was man ansonsten noch sagen muss zu dem Film ist auf jeden Fall, dass ich habe gerade das Genre angesprochen, Horrorfilm. Ich persönlich fand den Film nicht wirklich gruselig. Also er ist spannend. Die erste Hälfte vor allem über ist er sehr spannend und sehr interessant, wohin diese ganze Story noch geht. Das unterstützt man auch sehr, sehr stark in dem Film. Das ist ein ganz, ganz großer Pluspunkt, dass dieser Film sich seine Figur, seine Hauptfigur, eine seiner Hauptfiguren, diesen blinden Mann, als Vorbild nimmt, um den Film auch zu erarbeiten. Also es ist ein blinder Mann, das heißt natürlich spielt für den das Gehör eine viel größere Rolle und auch in dem Film spielt der Ton eine größere Rolle als das Visuelle. Also gedreht ist der Film eigentlich relativ standardmäßig, also keine größeren außergewöhnlichen Takes oder sowas. Aber mit dem Sounddesign hat man ganz viel angestellt. Also man lässt immer wieder, eigentlich fast permanent, irgendwelche Geräusche einspielen, die zum Teil sehr logisch sind, weil man sagt, okay, das ist ein altes Haus, das knarzt und bricht überall. Und gleichzeitig unterstützt man dadurch auch, wie wichtig es ist, keine Geräusche zu machen für die Einbrecher. Und das ist ein sehr kniffliger und guter Moment, dass sie das so hingekriegt haben. Ein platterer Film hätte diese Möglichkeit gar nicht wahrgenommen. Also das ist ein großer Pluspunkt. Ansonsten, wird der Film dann eben leider mit der zweiten Hälfte, lässt er deutlich nach. Also das Drehbuch ist am Anfang sehr schlau und sehr geschickt. Und jede Logiklücke, die man erstmal sieht, umgeht der Film eigentlich relativ geschickt. Für einfachen Horrorfilm muss man sagen, ist jetzt kein Drehbuchmeisterwerk oder so, aber es ist ein solider Film, es sind keine gröberen Lücken drin. Und dann wirklich so ab der Hälfte wird es ein bisschen schlampig und ein bisschen dadurch, dass sie dann wirklich ein bisschen aufdrehen wollen von der Brutalität her und von dem Creep-Faktor, damit es ein bisschen unheimlicher wird, macht das Drehbuch eh generell einige Sachen, die ich ein bisschen zweifelhaft finde. Aber es gibt dann auch wirklich direkt Filmfehler zum Teil und das ist schon schade. Da komme ich dann eh gleich dazu, wenn ich über die Spoiler rede. Aber wenn man jetzt mal spoilerfrei einen Strich zieht bei diesem Film, es ist kein schlechter Horrorfilm. Wenn man sich die Horrorfilme gerne anguckt, kann man da auf jeden Fall reingehen. Und wenn man sagt, das ist jetzt nicht so ein Genre, wo man unbedingt Bock drauf hat, ich glaube, dass man dieses Jahr nicht so viel stärkere Horrorfilme sieht. Also der ist schon relativ gut. Eben am Schluss wird er etwas schlampig, aber wenn man mal einfach ein bisschen abschalten will und einen spannenden Film haben will, zumindest die erste Hälfte über, dann ist Don't Breathe auf jeden Fall kein mieser Film oder so. Also er ist nicht ganz so gut, wie der Hype versprochen hat, aber schlecht ist was anderes. Ja, so viel dazu, spoilerfrei. Natürlich gibt es halt jetzt auch noch Spoiler, über die man reden muss, also, oder zumindest möchte ich in dem Fall auch vor allem, weil es eben die genannten Logiklücken gibt. Und die fand ich sehr schade. Es gibt nicht viele davon, nicht offensichtliche. Aber natürlich ist immer der erste Faktor, der eine Rolle spielt, die Tatsache, dass wenn meine Hauptfiguren, in dem Fall diese Einbrecher, wenn die sich bewusst werden, dass ja eine Art von Gefahr im Verzug ist, die mich das Leben kostet. Das ist in jedem Horrorfilm immer das Problem, dass diese Teenager oder wer auch immer das dann immer ist, meistens nicht die richtige Konsequenz ziehen und eben nicht abhauen oder was auch immer und sich nicht in Sicherheit bringen, wenn sie es könnten. Und das hat der Film auch wieder das Problem, dass es einfach Stellen gibt, wo sie das könnten und wo sie aus dieser Situation sich definitiv befreien könnten. Und es nicht tun. Und die Ausrede, die dieses Drehbuch hat, ist immer, aber wir brauchen das Geld, wir brauchen das Geld. Das mag ja auch stimmen und das ist ja auch, mit dem Augenzwinkern habe ich das auch akzeptiert. Aber je stärker die Handlung oder je extremer die Handlung wird, desto mehr kommt dieser Moment dann, wo man irgendwann sagt, ja Leute, jetzt ist aber mal Schluss. Man muss sich dann doch am Schluss überlegen, lebe ich lieber in einer scheißen Gegend und habe kein Geld? Oder sterbe ich lieber dafür, Geld zu kriegen und scheitere dann komplett und bin tot? Also, was ist es denn da, was ist da jetzt mehr wert? Und das ist eben ein bisschen schade, aber die direkten Logiklücken hören da leider nicht auf. Also es gibt ja dann eine Szene, wo ja der eine Junge, also der erste stirbt ja sehr, sehr früh, Gott sei Dank, weil der war auch echt nur unangenehm. Aber das Mädchen und der Junge verbarrikadieren sich dann im ersten Stock des Gebäudes für eine kurze Zeit in so einem Raum. Und sie kommen da rein, verbarrikadieren und das Erste, was sie machen, ist, die Fenster zu checken, ob sie durch die Fenster entkommen können. Und sie zeigen wirklich optisch und visuell ganz klar, sind vergittert. Und dann sagt der Junge zu dem Mädchen auch noch, oh, sind die alle verrammelt, die Fenster? Und sie so, ja, ist alles verrammelt. Okay, wir kommen hier nie mehr raus. Ich glaube, der Satz fällt, O-Ton, genau so. Und dann geht ja alles schief und der Hund kommt in dieses Zimmer rein und der Junge kriegt Schiss und wird von dem Hund angefallen und fällt rückwärts durch ein Fenster raus. Raus unten auf das Glasdach des Erdgeschosses. Ja, ich habe es im ersten Moment gar nicht realisiert, aber ich hatte den mit einem Freund geguckt, den Film, und der hatte sofort gesagt, hä, wie ist denn der jetzt da rausgefallen? Ich dachte, die Fenster wären vergittert. Ja, ich verstehe es auch nicht. Also das sind so Fehler und so Lücken. Wenn das jemand versteht, darf er es mir gerne erklären, wie das vonstatten geht. Aber wenn ich das wirklich visuell zeige und die Charaktere aussprechen lasse, dass diese Fenster verrammelt sind und vergittert, also das ist ein Fehler, der darf da nicht passieren. Oder ich muss es wirklich für den Zuschauer klar machen, wieso das jetzt trotzdem passieren konnte. Und das sind eben, und das sind dann diese Momente, diese ersten, wo man merkt, dass der Film schon deutlich entgleist und nicht mehr so ganz diese enge, starke Struktur hält. Vor allem, weil da eben auch diese Masche losgeht, dass der Hund immer wieder als Joker hergenommen wird. Also immer, wenn man merkt, dass das Drehbuch einfach nicht mehr weiter weiß, weil die Möglichkeiten des blinden Mannes einfach erschöpft sind, was ja auch fair und logisch ist. Leider hat man dann zu oft gesagt, ach, warte mal, den Hund gibt's noch. Hol mir den Hund nochmal. Und das ist ein bisschen schade. Also es ist natürlich von Anfang an alles ein bisschen unverständlich. Also am Anfang stellen sie ein Gas in dem Schlafzimmer, eine Gasflasche in dem Schlafzimmer des alten Mannes auf, also irgendeine Art von Substanz, die da den scheinbar benebeln soll. Ja, das passiert aber nicht. Der steht dann einfach 3 Minuten später, steht er einfach so unten im Haus rum und hat nichts, kein Problem. Da kann man dann immer noch mit dem Augenzwinkern sagen, ja, der hat das früh genug gecheckt und ist rausgegangen aus dem Zimmer. Aber eigentlich geben sie ihm das ja nicht wirklich, diese Möglichkeit. Also er checkt ja eigentlich viel später erst, dass da jemand ist. Und das ist eben schade, dass man da hier und da ein bisschen schlampig war und das nicht so gemerkt hat. Ist wirklich schade, weil man am Anfang die Möglichkeiten gut nutzt und eigentlich dieses sehr klaustrophobische Setting des Films effektiv umsetzen kann, um eben kreative Möglichkeiten zu finden, auch mit dieser Geräuschkulisse zu spielen. Also das ist ja der große Pluspunkt des Films. Aber eben in der zweiten Hälfte lässt das stark nach. Eben ab da, wo natürlich der Hintergrund dieses Mannes mehr ins Spiel kommt. Das ist zwar originell und das ist creepy, muss ich sagen. Also, dass dieses Mädchen nun im Keller festgehalten wird, war was, habe ich nicht mit gerechnet. Das war eine starke Sache, das war spannend, das war gut. Aber als die dann stirbt, dann merkt man so, ja, jetzt ist dann wahrscheinlich bald die Luft raus. Dann wird es nochmal ein bisschen spannend unten im Keller, wenn sie im Dunkeln rumlaufen. Und es gibt immer mal wieder spannende Momente. Aber im Gesamten ist halt dann irgendwann die Möglichkeit erschöpft, was man machen kann mit dieser Handlung, mit dieser Story. Aber der Film hört nicht auf. Und letzten Endes wird es ja dann ganz absurd. Also als sie dann aus dem Haus entkommt eigentlich, ja, wieder Ex Machina, der Hund ist wieder da, um wieder Stress zu schieben. Und letzten Endes läuft plötzlich der blinde Mann dann auch noch draußen rum und erwischt sie da und muss man auch nicht verstehen, wie der sie jetzt da erwischt hat. Okay, scheinbar hat er seinen Hund gehört und ist dann einfach sehr effektiv dahin gelaufen. Wusste, wo sie genau steht und hat sie gegriffen und hat sie dann auch wieder zurück ins Haus gezogen. Also ja, da waren die Möglichkeiten für einen blinden Mann irgendwie ein bisschen erschöpft, auch wenn der einen Blindenstock hat. Also irgendwie wurde es dann schon sehr lächerlich und das ist ein bisschen schade. Und was heißt das Hauptproblem? Aber wieder ein weiteres Problem, wo man merkt, irgendwie war dann die Struktur im Schluss einfach weg. Ist auch das Ende des Films, also nachdem sie ja dann eigentlich doch gewinnt und wegkommt. Dann läuft sie weg aus dem Bild und der Polizeiwagen kommt und fährt durch diese verlassene Gegend und das ist ja eigentlich ein super Schlussbild gewesen, um den Film zumindest bei einer hohen Note enden zu lassen. Und dann Bild zu schwarz und dann denkt man, Film ist aus. Boom, Bild ist wieder da und dann kommt dieses fast wie alternatives Ende, wo sie am Flughafen sitzt und man auch sagt, ja, und der alte Mann ist nicht tot, er lebt noch und er wird bald wieder nach Hause kommen dürfen. Also wie schon so ein Setup für einen zweiten Teil. Aber das war halt so richtig erzwungen und mit reingequetscht und das hat es nicht gebraucht. Und es ist einfach schade, dass man am Schluss einfach nicht mehr sich versucht hat, gegen diese Horror-Tropes zu entscheiden und kreative neue Wege zu finden, sondern am Schluss hat man gesagt, nee, wir sind ein Horrorfilm und jetzt müssen wir auch ein bisschen die Klischees rausholen. Und das ist aber schade, aber unterm Strich ist es trotzdem ein origineller Horrorfilm, es ist mal was anderes und ist definitiv besser als, ja, Paranormal Activity 5, 4, 7, 8, 9, was auch immer es alles gibt. Und dementsprechend kann man sich dann schon anschauen, man darf aber nicht zu viel erwarten. Es ist trotzdem hier und da vom Drehbuch her gibt es gewisse Schwächen, die man hätte meiner Meinung nach vermeiden können. Aber gut, unterm Strich kann man sich den schon angucken. Ja, und damit wäre es das auch schon wieder vom aktuellen Toffer-Offer-Podcast. Die nächsten Wochen wird es auf jeden Fall noch mal ein paar Filme geben, die ich sehen möchte. Und bis dahin, auf Wiederhören. The Topher Offer.